Oh, schlechte Angewohnheit. Meine Bronchien sind nicht gut. So fühle ich mich auch gerade. Maya hi, Maya ho. Thank you. Jo. Thank you. We'll be right back. Goodbye. Das hält keiner lange aus von diesen Gitarrenspielern. Thank you. Hello. Weiter arabischen Style, glaube ich, oder? Arabisch. Wir? Jo. Sorry, bin ich zu laut? Du machst doch mit, oder nicht? Hört sich zumindest so an. G und D reichen doch. Hey! We'll be right back. gut, oder nicht? Ziemlich fett. Wenn es zu fett ist, dann musst du sagen, wenn du meinst, du kommst nicht mehr durch. Das Synthesizer sind halt fett. Genau wie ich. Thank you. Meine Finger, die fallen gleich ab.